erneut knie vor dich hin und spüre deine Schmerzen. Dein Blut fließt runter, dein Atem stockt, dein Leben gibst du hin. Ein Feuerofen voller Liebe, so loderst du und ziehst mich zu dir hin. Zieh mich hinein in deine Glut, zieh mich hinein in dein Verlangen, zieh mich hinein in dich. Deine Liebe empfangen, ist alles, was mir fehlt. Deine Liebe, sie reinigt, deine Liebe allein. Deine Liebe ist alles, was zählt. Jesus, du bist die Liebe meines Lebens. Jesus, du bist Jesus, vor dir geh ich auf die Knie. Ich bete sicher, allmächtiger, dein Reich.